Diskussion. Das Studentenwohnheim ist die ideale Wohnform für junge Menschen, die in einer fremden Stadt studieren. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Kostenbelastung. Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Komfort und Verpflichtungen. Privatsphäre und Streit mit den Mitbewohnern. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Wenn man sein Studium in einer fremden Stadt beginnt und von zu Hause ausziehen muss, hat man verschiedene Möglichkeiten, in seiner neuen Umgebung ein neues Zuhause aufzubauen. Einen Platz im Wohnheim zu bekommen, ist meines Erachtens die ideale Option für Studierende. Die Aussage ist also richtig. Ein Zimmer in einem Studentenwohnheim ist meistens die günstigste Wahl. Geld ist wichtig, wenn man einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Eine WG kostet mehr, die eigene Wohnung ein Vermögen. Diese erhebliche Kostenbelastung können sich die Eltern der meisten Studenten nicht leisten. Im Studentenwohnheim kann man jedoch seine Mitbewohner nicht aussuchen. Streitigkeiten über zu laute Musik oder nicht weggeräumtes Geschirr können das Zusammenleben kaputt machen. Studenten sind fähig, solche Reibereien zu lösen. Hier kann man in den Gemeinschaftsräumen von Anfang an schnell Kontakte knüpfen. Dagegen fühlt sich eine eigene Wohnung manchmal ganz schön einsam an. Im Studentenheim ist aber immer etwas los, Langeweile kommt hier eher selten auf. Es ist so gut wie immer jemand zum Quatschen da und gemeinsames Kochen macht viel Spaß. Wenn Sie eine Wohnung allein mieten, sind Sie Herrscher in Ihrem eigenen Reich. Bad reinigen und Wäsche waschen, das machen Sie einfach dann, wenn Sie es wollen. Ja, aber im Studentenwohnheim ist man nicht auf sich allein gestellt. Putzen, einkaufen, Anschaffungen machen, da sind die anderen auch dabei. Langweilige Verpflichtungen wie Treppenhausputzen entfallen. Ein weiterer großer Vorteil der Studentenwohnheime ist, dass sie zentral liegen, in der Nähe der Uni oder Hochschule. Viele Wohnheime bieten auch komplett möblierte Zimmer an. Eng damit verknüpft ist, dass man dort nicht alles selbst anschaffen muss. Waschmaschine, Küchenutensilien, Staubsauger und so weiter, die gehören ja zur Standardausstattung eines besseren Studentenwohnheims. Gerade in beliebten Studentenstädten ist es oft schwierig, einen Platz in einem Studentenwohnheim zu bekommen. Denn die Wartelisten sind lang. Aber man kann sich hier meistens unkompliziert einmieten. Es muss einfach ein Antrag gestellt werden. Ideal also, wenn man vor Studienbeginn keine Zeit hat, sich vor Ort ein Zimmer zu suchen. Aber das kann jeder nach seinem Gutheißen entscheiden.